SWR 2 Wissen. Im Mittelpunkt der nun folgenden Sendung steht eine Frau, die schon im 19. Jahrhundert die Vision einer programmierbaren Rechenmaschine entwickelte, Ada Lovelace. 10, 9, 8, Start einer Rakete vom Typ Ariane 5. 5. Die Steuerung der unbemannten Rakete übernimmt ein Bordcomputer, der völlig autonom arbeitet. Von der Kontrolle der Triebwerke bis hin zum späteren Abkoppeln des Satelliten. Das alles steuert ein Programm, das in der Programmiersprache Ada eingegeben wurde. Benannt wurde diese Programmiersprache nach einer Frau, die im England des 19. Jahrhunderts lebte. Zu einer Zeit, als das Wort Computer noch unbekannt war. Dennoch ging sie als erste Programmiererin in die Geschichte des Computers ein. Ada Augusta, Countess of Lovelace. Wie war es möglich, dass diese Frau etwas entwickeln konnte, was wir heute Programm nennen, 100 Jahre vor der Erfindung des Computers? Sie reflektierte nicht nur über das Problem der bedingten Verzweigung, sondern erfand auch das Zählregister für iterative Abläufe. Konzipierte ein binär-arithmetisches Rechenverfahren und sie erträumte sich programmiertechnische Kniffe, die vor dem Siegeszug der modernen EDV eigentlich kaum denkmöglich gewesen sein konnten. Diese Denkleistung erbrachte sie mit Hilfe der Mathematik. Die 25-Jährige schreibt dazu: Mathematische Wissenschaft zeigt das, was ist. Sie ist die Sprache der unsichtbaren Beziehungen zwischen den Dingen. Aber um diese Sprache nutzen und anwenden zu können, müssen wir in der Lage sein, das Unsichtbare und Unbewusste voll und ganz zu würdigen, zu fühlen und zu erfassen. Ada Augusta Lovelace wird am 10. Dezember 1815 in London geboren. Ihren Vater, den berühmt-berüchtigten Dichter der Romantik, Lord Byron, lernt Ada nie kennen. Denn Adas Mutter, Lady Byron, weist den skandalumwitterten Dichter zwei Wochen nach der Geburt der kleinen Ada aus dem Haus. Nach der Scheidung von Lord Byron setzt Lady Byron alles daran, jeden Charakterzug Adas zu unterdrücken, den sie als Erbe ihres exzentrischen Vaters auszumachen glaubt. Statt in Poesie und Literatur wird Ada Augusta ungewöhnlich früh in den Naturwissenschaften unterwiesen. Vor allem in der Mathematik sah Lady Byron, die selber über mathematische Bildung verfügte und von ihrem Mann einmal ironisch Prinzessin der Parallelogramme genannt wurde, ein hervorragendes Mittel der geistigen und körperlichen Disziplinierung. Notizen aus Adas Tagebuch. Ich möchte Mama gern gefallen, sodass sie und ich zusammen glücklich sein können. Es war sehr dumm von mir zu sagen, dass mir Arithmetik und Formeln lernen keinen Spaß macht. Im Addieren könnte ich besser sein, wenn ich es richtig versuchen würde. Das Liegen könnte ich ebenfalls besser machen. Ganz still liegen und mich nicht bewegen. Die lebhafte Ada wird gezwungen, sich zu bestimmten Zeiten still hinzulegen, um die Konzentrationsfähigkeit zu fördern. Für gute Leistungen wird sie mit Kärtchen belohnt, die von Zeit zu Zeit gegen ein Buch oder ein Bild ausgetauscht werden. Bereits mit 5,5 Jahren hat Ada einen Lehrplan mit morgendlichen Lektionen in Arithmetik, Grammatik, Buchstabieren, Lesen und Musik. Nach dem Mittagessen kommen Geographie, Zeichnen, Französisch, Musik und Lesen an die Reihe. Die Mutter begleitet die Lektionen mit großer Strenge. Wenn Ada ihre Hände während des Unterrichts zu sehr bewegt, stülpt die Mutter ihr Fingersäcke über, schwarze Stoffsäcke, die an den Handgelenken zugebunden werden. Mit 12 Jahren versucht Ada, eine Flugmaschine zu konstruieren. Dazu studiert sie die Anatomie von Vögeln und überlegt sich, dass die Maschine am besten mit Dampf zu betreiben sei. Ihr Modell ähnelt einem Pegasus, einem Pferd mit Flügeln, die von einer Dampfmaschine im Innern des Pferdes bewegt werden. Lady Byron belächelt Adas Ideen. Als sie bemerkt, dass Ada ihre anderen Studien vernachlässigt, verbietet sie die weitere Beschäftigung mit dem Projekt. Jeder noch so strenge Erziehungsversuch ihrer Mutter kann aber nicht verhindern, dass Ada weiterhin Kraft ihrer Fantasie den Dingen auf den Grund geht. Sie hat bereits als junges Mädchen ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und wird später über sich schreiben: Ich glaube, dass ich eine höchst seltene Kombination von Qualitäten besitze, die mich exakt dazu befähigen, eine herausragende Entdeckerin der versteckten Realitäten von Natur zu werden. Zuerst einige seltsame Eigenheiten in meinem Nervensystem. Ich habe ein Wahrnehmungsvermögen von manchen Dingen, das niemand hat. Oder schließlich nur ausgesprochen wenige, wenn überhaupt irgendjemand. Diese Möglichkeiten könnte man ein einzigartiges Taktgefühl nennen. Oder manche würden auch sagen, eine intuitive Wahrnehmung versteckter Dinge. Das sind Dinge, die jenseits der Wahrnehmung von Augen, Ohren und den anderen üblichen Sinnen liegen. Dies allein würde mir wenig weiterhelfen in der Forschung, aber da sind zweitens meine immensen Verstandesfähigkeiten und drittens meine Konzentrationsfähigkeit, womit ich die Kraft meine, nicht nur meine ganze Energie und Existenz auf etwas zu konzentrieren, das ich ausgesucht habe, sondern jegliche Sache oder Idee zu bewältigen, indem ich einen ungeheuren Apparat in Bewegung setze, der aus auf den ersten Blick nicht relevanten und überflüssigen Quellen zusammengesetzt ist. Ich kann Strahlen aus dem gesamten Universum in eine einzige, umfassende Form bringen. Doch immer sorgt die pragmatische Mutter dafür, dass die Höhenflüge ihrer Tochter schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen enden. Mit aller Macht versucht sie, Adas Ungezügeltheit durch Strenge und Disziplin Einhalt zu gebieten. Adas Mutter kann aber nicht verhindern, dass Ada mit ihrer ersten großen Liebe, ihrem Hauslehrer, durchbrennt. Obwohl sie nach wenigen Tagen und ohne jemals noch ein Wort über dieses Erlebnis zu verlieren, reumütig nach Hause zurückkehrt, bleibt ihr ungezügeltes Wesen unverändert. Erst in Mary Somerville, einer angesehenen Mathematikerin, die sie Anfang der 30er Jahre kennenlernt, erfährt Ada das, was ihre strenge Mutter ihr nicht vermitteln konnte, dass Fantasie, Menschlichkeit und mathematische Forschungen sich sehr wohl vereinen lassen. Mary Somerville wird zu einer gütigen, verständnisvollen Freundin, hilft Ada bei ihren Studien und wird bei Adas Ausflügen in die wissenschaftlichen Zirkel Londons ihre bevorzugte Anstandsdame. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass es 1833 zur ersten Begegnung zwischen Ada Augusta Byron und Charles Babbage kommt, auf einer Abendgesellschaft der Scientific People im Londoner West End. Zu diesem illustren Kreis der Scientific People gehören viele ernsthafte Wissenschaftler, aber auch Ladies, die es für den letzten Schrei halten, private Forschungen zu betreiben. Und reiche Lords werden dort von spleenigen Erfindern als Förderer umworben. Der Mathematiker und Erfinder Charles Babbage zeigt der Londoner Gesellschaft an diesem Abend erstmals ein Modell seines bisher ehrgeizigsten Projekts, an dem er bereits seit über 10 Jahren arbeitet, die Difference Engine. Babbage wollte mit dieser Maschine die zeitraubenden und oft fehlerhaften Rechenarbeiten automatisieren, die damals zur Erstellung mathematischer Tafeln und Tabellen nötig waren. Logarithmustabellen zum Beispiel mussten in mühsamer, monotoner Kleinarbeit von eigens dazu angestellten Beamten ausgerechnet werden. Die Fehlerquote war vorprogrammiert. Was die Gäste zu sehen bekommen, ist eine enorme Anzahl von Zahnrädern, die auf vertikalen Achsen dicht über und nebeneinander angeordnet sind. Erst auf den zweiten Blick erkennt man zwischen den Zahnrädern Scheiben, auf denen Ziffern stehen. Zu den wenigen, die verstehen, was Babbage ihnen da vorführt, gehört die junge, dunkelhaarige Frau, die an diesem Abend in die Gesellschaft der Scientific People eingeführt wird. Es ist die 18-jährige, zierliche Ada Byron. Während die anderen Zuschauer sichtlich ähnliche Gefühle hatten, wie Wilde, wenn sie zum ersten Mal einen Gewehrschuss erleben, erinnert sich Mary Somerville, war Miss Ada, jung wie sie war, voller Sachkenntnis und Wissbegier über Details und bewies durch Fragen ihre große Klugheit. Babbage lässt sich auf ein Gespräch mit dem aufgeweckten Mädchen ein und ist zutiefst beeindruckt, dass sie bereits genug von Mathematik versteht und in der Lage ist, sich geistig so weit in die Arbeitsweise der Maschine hineinzuversetzen, dass sie seinen Ausführungen folgen kann. Ada erkennt mit ihrem außerordentlichen mathematischen Verständnis sofort, dass die Difference Engine im Grunde genommen nichts weiter darstellt als eine überdimensionierte Rechenmaschine. Charles Babbage, größter Erfinder seiner Zeit und bereits von seinen Zeitgenossen als Universalgenie gewürdigt, ist von dem jungen Mädchen mit den dunklen Augen begeistert. Von seiner Wissbegier, seiner Lebendigkeit, aber auch dem bereits vorhandenen mathematischen Wissen. Während der gesamten Abendgesellschaft bleibt sie seine bevorzugte Gesprächspartnerin und schließlich lädt er Ada und ihre Mutter ein, an weiteren Vorträgen über die Difference Engine teilzunehmen. Ada ist durch die Begegnung mit dem größten Wissenschaftler ihrer Zeit aufgewühlt und beschließt nun, sich noch intensiver ihren Studien zu widmen. Ich muss aufhören, nur für mein Vergnügen und meine eigene Befriedigung zu leben. Und es gibt nur eine Art der Erregung, wenn ich es so nennen darf, die ich für mich derzeit für angemessen und erlaubt erachte. Nämlich die des Studiums und der intellektuellen Vervollkommnung. Ich denke, dass nichts anderes als die intensive Beschäftigung mit Themen wissenschaftlicher Natur im Moment meine Gedanken davor bewahren kann, verrückt zu spielen oder die Leere zu füllen, die das Streben nach Erregung in meinen Gedanken zurückgelassen hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses starke Interesse jetzt durch eine nahezu göttliche Fügung entwickelt habe. Und ich denke, dass es meine Pflicht ist, meine Fähigkeiten so zu nutzen, wie sie mir gegeben wurden. So viel Sympathie Babbage auch für die junge Ada empfindet, ihre Bitte, ihr Lehrer zu werden, lehnt er ab. Und es sieht so aus, als ob der weitere Lebensweg der jungen Ada genauso verlaufen wird wie der vieler junger Frauen im England um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Auf Vermittlung von Mary Somerville lernt sie William King, den späteren Earl of Lovelace, kennen und heiratet ihn 1835. In den folgenden 4 Jahren bringt sie 3 Kinder zur Welt und sieht sich vor die Aufgabe gestellt, mehrere große Haushalte zu führen. Denn außer Ockham Park besitzt der Earl of Lovelace noch weitere Landsitze und ein Stadthaus in London. Ada sind die gesellschaftlichen Verpflichtungen lästig, die ihre neue Stellung mit sich bringt. Nach wie vor träumt sie davon, eine große Mathematikerin zu werden. Durch ihre Schwangerschaften, die von Krankheiten und Komplikationen begleitet sind, verliert sie den gerade erst hergestellten Kontakt zu den Londoner wissenschaftlichen Zirkeln und damit jede Möglichkeit, ihre mathematischen Kenntnisse zu erweitern. Denn als Frau ist es ihr nicht gestattet, an Universitäten Vorlesungen zu besuchen oder Bücher zu entleihen. Sie wird zwar von ihrem Mann, dem sie intellektuell bei weitem überlegen ist, in ihren wissenschaftlichen Ambitionen unterstützt, doch insgesamt ist sie mit dem Fortgang ihrer mathematischen Studien und ihrem gesamten Leben in der englischen Gesellschaft äußerst unzufrieden. Es ist nicht Williams Fehler, dass er für mich nichts anderes ist als jemand, der mir eine gewisse gesellschaftliche Position verschafft hat. Unglücklicherweise tragen meine Kinder noch zu diesem Unglück bei. Sie sind für mich lästige Pflichten, nicht mehr. Die armen Kleinen, sie tun mir leid. Ihre Unzufriedenheit äußert sich gelegentlich in öffentlichen Temperamentsausbrüchen, mit denen sie ihren Mann in Schwierigkeiten bringt. Einmal, nachdem sie erfahren hatte, wer ihr Vater war, erschien sie auf einer Abendgesellschaft demonstrativ in den gleichen exotischen Gewändern, in die Lord Byron sich gelegentlich zu kleiden pflegte, und löste damit einen Skandal in der Londoner Gesellschaft aus. 1840 findet sie endlich den ersehnten Lehrer, der Charles Babbage nicht für sie sein wollte. Augustus de Morgan, Professor für Mathematik an der Universität London. Sie beginnt eine ausgedehnte Korrespondenz mit ihm, eine Art Fernstudium, und macht so schnell Fortschritte, dass de Morgan von ihren Fähigkeiten enorm beeindruckt ist und ihr bescheinigt, sie habe die geistige Leistungskraft eines Mannes. Alle Frauen, die bis dato mathematische Publikationen verfasst haben, haben ihr großes Wissen unter Beweis gestellt. Aber keine hat bislang mit so großen Schwierigkeiten gerungen und dabei die Stärke eines Mannes bewiesen, sie zu meistern. Der Grund ist offensichtlich. Die außergewöhnlich starke Konzentration, die erforderlich ist, liegt über der geistigen Leistungskraft der Frau. Lady Lovelace hat unbestreitbar genauso viel Kraft, wie von einem Mann gefordert wäre. 1842 kommt Adas große Chance. Charles Babbage hat sich angekündigt. Er kommt nach Ockham Park, denn er hat einen Auftrag für sie. Charles Babbage kommt von einem Gespräch mit einem reichen Gönner, einem potenziellen Finanzier seiner wissenschaftlichen Arbeit, zurück. Babbage hasst diese Bettelgespräche. Er empfindet es als Zeitverschwendung, Menschen, denen wissenschaftliches Denken fremd ist, von der Nützlichkeit oder Notwendigkeit der Weiterführung wissenschaftlicher Arbeit zu überzeugen. Aber seit die Regierung ihm die Fördergelder für die Entwicklung der Difference Engine gestrichen hat, sind derartige Besuche für ihn notwendig geworden. Als Babbage 9 Jahre vorher der Londoner Gesellschaft das Modell der Difference Engine vorgeführt hatte, war nur wenigen der Zuhörer bekannt, wie schlecht es bereits damals um dieses zukunftsweisende Projekt stand. Allein die Planung und feinmechanische Ausführung dieses Prototyps hatte die gigantische Summe von 17.000 Pfund Sterling verschlungen. Statt sich daraufhin auf den Ausbau einer Maschine in überschaubarer Größe zu konzentrieren, hatte Babbage mehrfach die Difference Engine erweitert. Die Fähigkeit des ursprünglichen Modells, maximal sechsstellige Zahlen berechnen zu können, erschien Babbage inzwischen ungenügend. Nach seinen Vorstellungen sollte sie 20-stellige Zahlen berechnen können. Joseph Bowden, einer seiner Gönner, schrieb: Sein Wunsch, sofort die größte Maschine zu bauen, die je gebraucht werden könnte, verhinderte wahrscheinlich die praktische Nutzung seiner Ideen für ein Jahrhundert. Inzwischen war Babbage bereit, das Projekt Difference Engine endgültig zu begraben, zumal dem Mathematiker klar war, dass die Differenzmaschine viel zu begrenzt in ihren Möglichkeiten war. In seinem Kopf hatte bereits der Plan für eine andere Maschine Gestalt angenommen, die Analytical Engine, die, wie Ada Lovelace später schreiben sollte, viel mehr war als eine bloße Rechenmaschine. Babbages Konzept sah für die Analytical Engine eine Programmsteuerung vor, die es der Maschine ermöglichen sollte, beliebig lange Folgen von Berechnungen anzustellen, wobei vor allem die erneute Eingabe von Zwischenergebnissen nicht mehr von Hand geschehen musste, die Eingabe geschah automatisch. Die Analytical Engine nahm in allen wesentlichen Punkten den modernen Computer vorweg. Abgesehen davon, dass sie nicht binär arbeitete und statt elektronisch nur mechanisch funktionieren sollte. So werden nicht nur Geist und Materie, sondern auch Theorie und Praxis in der Welt der Mathematik enger und effektiver zusammengeführt. Babbage hatte in Turin mit Vorträgen über das neue Projekt begonnen. In einem seiner damaligen Zuhörer, dem bedeutenden italienischen Mathematiker Luigi Federico Menabrea, hatte er einen prominenten Fürsprecher der Analytical Engine gewonnen. Menabrea war von Babbages Idee so begeistert, dass er in einem mehr als 20-seitigen Text die Vorzüge der geplanten Maschine beschrieb. Wie viele wertvolle Beobachtungen bleiben für den Fortschritt der Wissenschaften praktisch fruchtlos, weil es nicht genügend Kräfte gibt, um die Ergebnisse zu berechnen. Der Gedanke, einen Apparat zu konstruieren, der fähig ist, der menschlichen Schwäche in solchen Forschungen zu Hilfe zu kommen, ist mithin eine Vorstellung, die, wäre sie nur erst realisiert, eine ruhmreiche Epoche in der Geschichte der Wissenschaften kennzeichnen würde. Menabreas Abhandlung, die die Analytical Engine hätte bekannt machen können, war in französischer Sprache verfasst. Babbage beschloss daher, den Text ins Englische übersetzen zu lassen. Und das war der Grund seines Ausfluges zum Gut der Lovelaces. Seit Babbage Ada bei der Demonstration der Difference Engine kennengelernt hatte, war die Verbindung zwischen den beiden nicht abgerissen. Trotz der Heirat und der drei Kinder hatte Ada ihre mathematischen Studien fortgesetzt. Sie war als einzige in der Lage, den komplizierten mathematischen Gedankengängen von Babbage zu folgen. Ada hatte ihrerseits mehrfach in ihren Briefen angedeutet, dass sie sich einen engeren Kontakt zu Babbage wünschen würde und dass sie für ihre mathematischen Studien einen Lehrer brauche, um weiterzukommen. Derartige Andeutungen hatte Babbage bisher konsequent ignoriert, vielleicht weil ihn das zuweilen heftige Temperament der Lady verunsicherte. Vielleicht befürchtete er auch, sie könne ihn geistig überflügeln, nachdem sie alles von ihm gelernt hatte, was es zu lernen gab. Aber nun hatte er tatsächlich einen Auftrag zu vergeben, von dem er sicher war, dass sie ihn mit Bravour meistern würde. Ada sollte die Lobeshymne Menabreas über die Analytical Engine aus dem Französischen ins Englische übersetzen. Da Ada die Pläne für die Maschine sehr gut kannte, würde sie in der Lage sein, den menabreaschen Text außerdem mit Anmerkungen und Kommentaren zu versehen. An jenem kalten Novembervormittag im Jahre 1842 empfängt Ada Augusta Lady Lovelace Charles Babbage siegesgewiss in ihrem Salon. Ihre ganze Leistungskraft wird sie bei der Übersetzung des Menabrea-Papiers einsetzen und ihr Können zum ersten Mal öffentlich unter Beweis stellen. Das ist die Chance ihres Lebens und sie wird sie nutzen. Sofort nachdem Babbage ihr die Papiere überlassen hat, beginnt Ada mit der Übersetzung. Und schon bald hat sie das Bedürfnis, Menabreas Gedanken weiterzudenken, mit Beispielen zu untermauern und zu kommentieren. Sie fügt Anmerkungen ein, die im Laufe ihrer Arbeit immer umfangreicher werden und beginnt eine enge Korrespondenz mit Babbage, dem ihre Arbeit gefällt. Diese Notes haben den dreifachen Umfang des Menabrea-Papiers. Sie gehen zum Teil weit über das hinaus, was Menabrea und sogar Babbage selbst zur Analytical Engine veröffentlicht haben. Diese Anmerkungen sind das eigentliche Hauptwerk von Ada Lovelace. In dieser Schrift setzt sie sich mit den theoretischen Möglichkeiten der Maschine teils konkret, teils visionär auseinander. Die 1843 erschienenen Notes sind es, die ihren Ruf als erste Programmiererin begründet haben. Ada schreibt 1842: Wir wollen unsere Anmerkungen damit beenden, die Schritte, durch die die Maschine die Bernoulli-Zahlen berechnen könnte, en Detail zu verfolgen, was in der Form, in der wir dies verleiten werden, ein ziemlich kompliziertes Beispiel ihrer Leistungsfähigkeit darstellt. Was auf 8 Seiten Text und einer Tabelle folgt, ist das erste Computerprogramm der Weltgeschichte. Die Programmierung der Analytical Engine sollte mit Hilfe von Lochkarten vonstatten gehen. Dieses Prinzip hatte Babbage von Joseph-Marie Jacquard übernommen, dem Erfinder des automatischen Webstuhls. Es beruht darauf, dass der Apparat mit Löchern versehene Pappkärtchen abtastet und entsprechend der Anordnung dieser Löcher die Kettfäden im Webstuhl anhebt oder absenkt, sodass ein Muster entsteht. Ada beschreibt in den Notes die Arbeitsweise der Analytical Engine folgendermaßen: Das Merkmal der Analytical Engine, das es ermöglicht hat, den Mechanismus mit so umfassenden Fähigkeiten auszustatten, ist die Einführung des Prinzips, das Jacquard entwickelte, um mit Hilfe von Lochkarten die Herstellung der kompliziertesten Muster in Brokatstoffen zu steuern. Am treffendsten können wir sagen, dass die Analytical Engine algebraische Muster webt, gerade so wie der Jacquard-Webstuhl Blätter und Blüten. Doch Ada beschränkt sich in ihren Notes nicht darauf, Beispiele zu geben, wie die Analytical Engine möglichst effektiv programmiert werden könnte. Sie erweist sich ebenso als hellsichtige Prophetin dessen, wozu eine solche programmgesteuerte Rechenmaschine in Zukunft fähig sein könnte. Der Operationsmechanismus könnte mit anderen Dingen als Zahlen operieren. Angenommen, die grundlegenden Relationen der Tonhöhen in der Harmonie- und Kompositionslehre könnten an die Maschine angepasst werden. So könnte sie ausgefeilte und allen Regeln der Kunst gehorchende Musikstücke von beliebiger Komplexität und Länge komponieren. Auch die Grenzen der Maschine hat sie in einer Klarsichtigkeit und Wortwahl beschrieben, wie sie für den heutigen Computer immer noch Gültigkeit hat. Die analytische Maschine erhebt keinen Anspruch, irgendetwas zu erzeugen. Sie kann all das tun, wofür wir ihr die entsprechenden Durchführungsbefehle geben können. Sie hat uns lediglich dabei zu helfen, Dinge verfügbar zu machen, die wir in abstracto schon wissen. Denn letztlich, so wusste auch Ada schon, sind Computerirrtümer meistens eine Folge falscher Programmierung. Auch wenn der Mechanismus als solcher sich in seinen Prozessen nicht irrt, die Lochkarten könnten ihm falsche Befehle erteilen. Obwohl ihr Name bei Veröffentlichung des Minabrea-Textes in Taylor's Scientific Memoirs lediglich in Form der Abkürzung AAL erscheint, ist sie voll Stolz über ihre Arbeit und bezeichnet sie als ihr erstes Kind. Nun hofft sie, endlich aus dem Schatten des berühmten Vaters treten zu können. Ich glaube nicht, dass mein Vater ein so großer Dichter war oder je hätte sein können, wie ich eine große Analytikerin sein werde. Euphorisch schlägt sie Babbage vor, auch in Zukunft als seine Assistentin zu arbeiten, geht allerdings so weit, ihm Bedingungen für diese Zusammenarbeit zu stellen und ihm schließlich sogar vorzuschlagen, die Geschäftsführung bei der Ausführung der Maschine zu übernehmen. Gar zu vertraulich scheinen die Anspielungen auf Babbages notorische Unorganisiertheit. Ich wünschte, Sie wären so akkurat und zuverlässig wie ich selbst. Sie würden mir häufig viel Ärger ersparen, wenn Sie es wären. Wohingegen sie in Wirklichkeit meinen Ärger nicht selten vergrößern. Übrigens, ich hoffe, dass Sie keinen Versuch unternommen haben, meine Korrekturen zu verändern. Ich muss Sie bitten, dies nicht zu tun. Sie sind alle wohl begründet. Und Sie haben bereits an ein oder zwei Stellen einige Verwirrung gestiftet. Können Sie versprechen, die Dinge nicht zu übereilen, meine Papiere nicht zu verlegen oder sie mit fehlerhaften Korrekturen zu versehen? An einem kalten Dezembermorgen des Jahres 1843 kommt per Bote ein Brief von Charles Babbage. In kühlen, unpersönlichen Worten lehnt er für die Zukunft jede weitere Zusammenarbeit mit Ada Augusta, Countess of Lovelace, ab. Eine Begründung dafür gibt er nicht. Adas kurze Laufbahn als Mathematikerin ist damit beendet. Babbages Absage an Ada als Wissenschaftlerin und Mensch hatte für ihr weiteres Leben katastrophale Folgen. Ihre folgenden wissenschaftlichen Arbeiten waren von Ziel- und Ergebnislosigkeit geprägt. Sie beschäftigt sich vorübergehend mit der Erforschung der Elektrizität und versucht, Michael Faraday als Lehrer zu gewinnen. Doch auch dieser lehnt Ada als Studentin und Mitarbeiterin ab. Zu Beginn der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts gerät sie in Geldschwierigkeiten, die sich rapide verschlimmern, als sie der Leidenschaft für Pferdewetten verfällt. Ihre Finanzen verwalten nun ihr Mann und ihre Mutter. Ada wird entmündigt. Am 27. November 1852 stirbt Ada Augusta, Countess of Lovelace, vermutlich an Gebärmutterkrebs. Auf ihren Wunsch hin wird sie auf dem Friedhof von Hucknall Torquay Church neben ihrem berühmten Vater Lord Byron begraben. Genau wie er ist sie nur 36 Jahre alt geworden. Charles Babbage wurde 79 Jahre alt und konnte trotz zeitweiliger Geldschwierigkeiten der Verschuldung entgehen. Er starb als berühmter Mathematiker und anerkanntes Universalgenie in Ehren und Würden. Die Analytical Engine jedoch hat er nie gebaut. Die Rakete hat jetzt die Umlaufbahn erreicht und koppelt den Satelliten ab. Sämtliche Vorgänge werden zuverlässig vom Bordcomputer gesteuert. Doch das Elektronengehirn wäre zu keinerlei Befehlen in der Lage, wenn es nicht etwas gäbe, was seine Arbeitsschritte genau vorgeben würde, das Programm. Ada Lovelace und ihr Beitrag zur Programmiertechnik waren nach ihrem Tod in Vergessenheit geraten. Als in den 40er Jahren unseres Jahrhunderts die ersten Computer gebaut wurden, enthielt deren Befehlssatz noch keine so raffinierten Programmabläufe, wie sie die Engländerin 100 Jahre zuvor entwickelt hatte. Erst 1979 erfuhr Ada Lovelace eine späte Ehrung, als das amerikanische Verteidigungsministerium seine neue Programmiersprache Ada nannte, um an die Frau zu erinnern, die schon 1843 geschrieben hatte. Imagination ist die herausragende Voraussetzung, um entdecken zu können. Sie ist das, was in die unentdeckten, nicht sichtbaren Welten um uns herum eindringt, zum Beispiel in die Welt der Wissenschaft. Sie ist das, was fühlt und es entdeckt. Das Wahrhaftige, was wir nicht sehen, das, was nicht für unsere Sinne existiert. Die, die gelernt haben, mittels dessen, was im Allgemeinen die exakten Wissenschaften genannt werden, auf der Schwelle der unbekannten Welten zu laufen, könnten mit den hellen, weißen Flügeln der Imagination hoffen, einzutauchen in die unentdeckten Welten, in denen wir leben. Über Ada Lovelace, die erste Programmiererin in der Geschichte des Computers, berichteten in SWR 2 Wissen Gabi Schlag und Benno Wenz. Morgen setzen wir die Reihe Flüsse der Welt fort mit einer Reise entlang des Mississippi.